Unter Blüten des Mais spielt ich mit ihrer Hand. Koste liebend, koste liebend mit ihr, schaute mein schwebendes Bild im Augen des Mädchens, raubt ihr bebend den Kuss. Zucken fliegt nun der Kuss wie ein Versenken.